G. Übung 1. Das schaffe ich nicht alleine. 1a. Hören Sie die Dialoge. Welche Situation erkennen Sie? Ordnen Sie die Bilder den Dialogen zu. Dialog 1. Du, Elena, gehst du gleich zum Mittagessen oder hättest du noch ein bisschen Zeit? Warum denn? Ich habe das mit der Satzstellung nicht richtig verstanden. Kannst du mir das bitte noch einmal erklären? Ja klar, das mache ich gern. Was verstehst du da nicht? Wann setze ich in einen Satz die Negation? Pass auf, das ist gar nicht schwer. Dialog 2. Ach, Entschuldigung, Herr Müller, warten Sie bitte mal kurz. Herr Berg, gehen Sie auch gerade in den dritten Stock? Ja, ich wollte gerade in mein Büro gehen. Wären Sie vielleicht so freundlich und helfen mir, die Aktenordner raufzutragen? Dann muss ich nicht zweimal fahren. Aber selbstverständlich, da helfe ich Ihnen gern. Geben Sie her. Zusammen schaffen wir das leicht. Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. Dialog 3. Ach, Max, das schaffe ich nie bis morgen. Was denn? Ich muss alles für die Konferenz vorbereiten, dazu noch diese Briefe alle beantworten und habe noch einen Termin für ein Meeting um 16 Uhr. Unmöglich! Meinst du, du könntest mir etwas abnehmen? Klar. Gib mir mal die ganzen Briefe rüber, die mache ich. Und frag doch, ob ich dich auf dem Meeting vertreten kann. Vielen Dank, Max. Du bist meine Rettung. Dialog 4. Hallo, Brigitte. Gut, dass ich Sie treffe. Ich hätte eine Frage. Haben Sie nächstes Wochenende schon Pläne? Nein, warum? Ich soll wohl Ihren Dienst übernehmen, oder? Woher wissen Sie das? Nein, wirklich, es wäre großartig, wenn wir die Dienste tauschen könnten. Ich übernehme gern das nächste Wochenende, aber dieses Wochenende heiratet ein guter Freund von mir. Da möchte ich nicht fehlen. Peter, Sie haben Glück. Mir passt es auch viel besser, wenn ich dann das nächste Wochenende frei habe. Gut, abgemacht. Super, Brigitte, danke. Dialog 5. Schon 2:30 und um 3 habe ich einen Termin beim Zahnarzt. Ach, Franz, könntest du vielleicht heute meinen Arbeitsplatz aufräumen? Dann könnte ich ein bisschen früher gehen. Ja, geh schon. Du schaffst ja sonst deinen Termin nicht mehr. Ich muss nur noch den Herd putzen, dann kann ich bei dir aufräumen. Danke, das ist so nett. Morgen kannst du dann früher gehen. Und ich mache alles sauber, okay? Ja, das geht schon in Ordnung. Dialog 6. Georg, hilf mir mal kurz das Holz rübertragen. Moment, muss nur die Maschine abstellen. Und wo soll das hin? Hier rüber, an die Mauer. 1, 2, 3. So, geschafft. Danke, Georg. 1b. Hören Sie die Dialoge noch einmal und ergänzen Sie die Lücken.